Ja, wir sind ja hier hergekommen, weil wir in Berlin bereits ein großes Mietenstopp-Bündnis sind. Das heißt, viele, viele kleine Initiativen, also klein in Bezug auf die Gesamtstadt, nicht auf das Projekt, wie Martershof, die Martershof-Inni, machen ja Erfahrungen, die andere Initiativen auch machen. Und deswegen haben wir uns bereits seit über einem halben Jahr oder Dreivierteljahr in eine Vernetzungsstruktur hineinbegeben und versuchen auch so miteinander zu organisieren, inwiefern das Thema von Martershof hier ein Thema ist, was alle oder viele betrifft. Und wir sind hier so ein bisschen als Unterstützung für die INI. Ja, und ich glaube, das gibt jetzt vielleicht noch eine Eigendynamik. Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, wie bei anderen Anlässen zu sagen, wir sind alle eingeladen.